Musik spielt, wir tanzen dazu. Liegt es am Mondschein oder am Wein? Heute ist niemand allein. Angelina, Signorina, dieses Mädchen hat's mir angetan.